Schnapsidee. Geistiger Dünnschiss. Hier werden allenfalls Kinder ausgesetzt, aber keine Viecher. Diese Hektik. Sogar die Ratten sind ausgewandert. Oscar wird in den nächsten Tunnel abhauen. Null Chance. Trotzdem.